Jesus Christ is zu haben, ist wundervoll. Praise the Lord. Having Jesus is so good. Jesus Christus zu haben ist so gut. Avoir Jésus Christ c'est très bon. Amen. Amen. Having Christ is so wonderful. Christus zu haben ist so wundervoll. C'est très bon d'avoir Jésus Christ. I'm not talking about having religion. Und ich spreche nicht davon Religion zu haben. Ich ne parle pas d'avoir une religion. Having religion is not having Christ. Religion zu haben heißt nicht Christus zu haben. D'avoir une religion ça veut dire pas que tu as Jésus Christ. Religion is everywhere today. Religion sehen wir überall heutzutage. La religion est partout aujourd'hui. People test religion. Leute probieren Religion. Les gens essayent, mais ils goûtent la religion. But they never test Christ. Aber sie probieren nicht Jesus Christus. Mais jamais, ils goûtent jamais Jesus Christ. If you really test Christ, you will know how good he is. Wenn wir wirklich Jesus Christus probieren, dann werden wir wissen, wie gut er ist. Si tu goûtes Jesus Christ, tu vas vraiment comprendre comment il est bon. You know, he told that woman at the well. He said, if you drink of me, you will never thirst any longer. Er hat zur Frau im Brunnen gesagt, wenn du von mir trinkst, wirst du niemals wieder durstig sein. Il a dit à la femme à la fontaine que quand tu bois de mon eau, tu vas jamais avoir soif. You know, people embrace religion. Leute akzeptieren Religion. Les gens embrassent la religion. Thinking that they embrace Christ. Und denken, dass sie damit Christus akzeptiert haben. Et puis ils pensent qu'ils ont accepté Jésus-Christ. There's a difference between religion and Jesus Christ. Aber es gibt einen Unterschied zwischen Religion und Jesus Christus. Il y a une différence entre Jésus-Christ et la religion. Jesus Christ is not a Christian, he's not a Muslim, he's not a pagan. Jesus Christus does not ist have any religion. Kein Christ. He's just God. Er ist kein Muslime, er ist einfach nur Gott, er hat keine Religion. Er hat sein Königreich und er ist Gott. Et Jésus Christ, il n'est pas un chrétien, il n'est pas un musulman, il n'est pas aussi un païen, mais il est Dieu lui-même. If you see religion, religion will say follow God. Religion sagt, wir sollen Gott folgen. Et la religion nous dit de suivre Dieu. But Jesus said, come unto me. Aber Jesus Christus sagt, kommt zu mir, denn ich bin Gott, sagt Jesus. Jesus Christ dit, venez vers moi, parce que moi je suis Dieu. Religion have many ways to their God. Religion hat viele Wege zu ihrem Gott. Parce que la religion a beaucoup de chemins vers Dieu. John 14, verse 6, Jesus said, I am the only way. In Johannes 14, Vers 6, sagt Jesus Christus, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Et Jean 14, 6 nous dit que Jésus-Christ est la vie, la vérité et le chemin. Anywhere outside Christ is Satan. Jeder andere Weg ist satanisch. Chaque chemin à part de Jésus-Christ est diabolique. If there is any way God can save us, he will not send Jesus to come and die for us. Wenn es einen anderen Weg geben würde, um uns zu retten, hätte er nicht seinen Sohn geschickt, um uns zu retten. Si y aura un autre chemin pour être sauvé, là Dieu ne voulait pas nous envoyer Jésus-Christ. It's only Christ that is our salvation. Nur Christus ist unsere Rettung. Seulement Jésus-Christ est notre salut. If you want to know how religion is, you please go and read John 3. Wenn du wissen willst, was Religion bedeutet, dann kannst du zu Johannes 3 gehen und dann kannst du sehen, wie Nikodemus, der Pharisäer, diese Religion ausübt. Et si tu veux savoir qu'est-ce que la religion, là, tu dois lire Jean 3 où Jésus-Christ parle avec Nicodème. He could not even know the first message, the first step. Or salvation. Den ersten Schritt der Rettung konnte er nicht mal wissen. A ruler. Obwohl er ein Oberster der Pharisäer war. Bien que Nicodème était un professeur religieux, bien maître religieux, il ne pouvait pas répondre à la question qui était très facile, donc il ne pouvait pas faire même le premier pas pour être sauvé. When Jesus told him about to be born again, he, you know, all his flesh, you know, the religion is flesh. Christ is spirit. Religion ist Fleisch, aber Christus ist Geist. La religion est la chair, mais Jésus-Christ est l'esprit. You know, this man said, are we going to go into our mother's womb again and be born again? But Jesus said, that which is born of the spirit is spirit, that is which is born of the flesh is flesh. Let us go there and see a little bit. Johannes 3. John 3. On va lire maintenant Jean 3. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. I don't have religion. Ich habe keine Religion. Moi, je n'ai pas une religion. In this ministry, we don't have religion. In dieser Gemeinde haben wir keine Religion. Dans cette église, nous n'avons pas une religion. All we have is Jesus Christ. Alles, was wir haben, ist Jesus Christus. Tout ce que nous avons, c'est Jésus Christ. Look at John 3 from verse 1. Johannes 3, 1. Jean 3, verset 1. Amen. He said, there was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews. He was a ruler of a group of religion, just a group of religion. Er war der Oberste einer Religion. Il était un maître de la religion. The same came to Jesus by night, verse 2. And said unto him, Rabbi, we know that thou art a teacher come from God. For no man can do these miracles that thou doest, except God be with him. Verse 3. Jesus answered and said unto him, verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Verse 4. Nicodemus said unto him, how can a man be born when he is old? Can he enter the second time into his mother's womb and be born? Verse 5. Jesus answered, verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit. Verse 7. Marvel not that I said unto thee, you must be born again. Verse 8. The wind bloweth where it listeth, and thou hearest the sound thereof, but cannot tell whence it cometh and whither it goeth. So is every one that is born of the Spirit. Praise the Lord. Hallelujah. To be born of the Spirit and to be born of the flesh. Geboren zu werden aus dem Geist und geboren zu werden aus dem Fleisch sind zwei verschiedene Dinge. Être né par l'esprit et puis par être né par la chair sont deux choses différentes. Praise the Lord. Hallelujah. You know, if you are, you know, the first birth is, you know, it talks about two births here. To be born of the flesh. That's your natural parents giving birth to you. Es geht hier zwei Geburten. Erstmal die Geburt, die aus dem Fleisch entsteht, dass deine Eltern dich auf diese Welt gebracht haben. Ici, Jésus-Christ parle de deux naissances. Il parle de la naissance de la chair et puis de la naissance de l'esprit. Your body is very important here on earth. Dein Körper ist hier auf Erden sehr wichtig. Ton corps est très important ici sur Terre. Once your body died, it's over. Wenn dein Körper stirbt, ist es vorbei. Si ton corps meurt, c'est fini. It is not your spirit that died. It is your body that died that you live here on earth. Mm-hmm. You're out. Es ist nicht dein Körper, es ist nicht dein Geist, der gestorben ist, sondern dein Körper, der gestorben ist und der der vergeht, aber dein Geist lebt für immer weiter. Ce n'est pas ton esprit qui meurt, mais c'est ton corps qui meurt ici sur terre et puis ton esprit continue à vivre pour toujours. Our spirit never dies. Unser Geist stirbt niemals. Notre esprit ne meurt jamais. Because God did not create the spirit to die. Denn Gott hat den Geist nicht erschaffen, damit stirbt. Parce que Dieu n'a pas créé l'esprit pour mourir. And that's why the angels, they never die. Deswegen Engel sterben nicht. Because they are spirits. Weil sie Geist sind. C'est ça aussi pourquoi les anges ne meurent jamais parce qu'ils sont des esprits. And that's why God created, you know, if we have air for them. Where they are going to live. You know, those that are against him. Where they are going to live forever. Deswegen gibt es eine Hölle für die Leute, damit sie dort für immer brennen werden. Et c'est ça pourquoi Dieu a créé l'enfer où les gens qui sont contre lui vont rester pour toujours. God never created hell for man. Die Hölle hat Gott nicht für Menschen erschaffen. Dieu a jamais créé l'enfer pour l'homme. Amen. Amen. According to Jesus in the Bible, he said he created hell for the devil and his angels. Gemäß Jesus wurde die Hölle erschaffen, damit die Dämonen und der Satan dorthin verbannt werden. Et selon Jésus-Christ, Dieu a créé l'enfer pour le diable et ses démons. He said, but the devil does not want to go there alone. Aber der Teufel will nicht allein in die Hölle gehen. Mais le diable ne veut pas aller là-bas toute seule. He want to take as many people as possible. Er will so viele Leute wie möglich mit in die Hölle nehmen. Und viele Leute steigen in diesen Zug. Et il veut emmener beaucoup de gens que possible. Et puis les gens, ils sont en train de coopérer avec le diable. No, Jesus talked about the narrow gate and the wide gate. Jesus spricht über den schmalen Weg und den weiten, den breiten Weg. Et Jésus-Christ, il parle aussi chemin étroit et puis le chemin qui est grand. He said more people are going to hell more than going to evil heaven. Es gehen mehr Leute in die Hölle als in den Himmel. Il y a beaucoup de gens qui vont en enfer que beaucoup de gens qui vont aller avec Jésus-Christ. Praise the Lord. Hallelujah. If you look at here, Nicodemus, a ruler Nicodemus of a religion, religious ruler, one of their rulers, did not even know A. It's like if you know, to be a professor, you have to know A before you know B, before you know C. You know, you cannot even, the primary, because, you know, to be born again, it's like having, just knowing A in education. Obwohl ein oberster Juden war, kannte die Grundlagen des Königreiches nicht. The first step. C'est par exemple avec un professeur que quand il a l'éducation, il doit d'abord connaître A avant de connaître B. Et puis c'est comme ça, c'est avec Nicodème qui ne pouvait pas faire le premier pas en tant que un maître religieux. Look at what Nicodemus said in John 3:9. Johannes 3, vers 9. Look at it. John 3, verset 9. Nicodemus answered and said unto him, how can these things be? This man has religion. Dieser Mensch hat full religion. Of religion. Er war voll von Religion, aber nicht voll von Christus. Mm-hmm. Nicodème était plein de la religion, mais il n'avait pas Jésus-Christ. Verse 10. Jesus answered and said unto him, art thou a master of Israel, and knowest not these things? Are you a master in Israel? Bist du ein Meister in Israel? Tu es un maître en Israël. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Having religion is not having Christ. Religion zu haben ist nicht Jesus Christus zu haben. Avoir une religion, ça veut dire pas que tu as Jésus Christ. If you are full of religion, you will hate the truth. Wenn du voll von Religion bist, wirst du die Wahrheit hassen. Si tu es plein de la religion, tu vas détester la vérité. If you are full of religion, you will fight those that preach the truth. Wenn du voll von Religion bist, wirst du die Leute bekämpfen, die die Wahrheit predigen. Si tu es plein de la religion, tu vas combattre les gens qui prêchent la vérité. Like Paul when he was Saul. Wie Paulus, als er noch Saulus war. Comme Paul quand il était Saül. Amen. Amen. You know, he was fighting God's people. He was full of religion. That's Paul. Er war voll von Religion. When he was Saul. Il était en train de combattre les enfants de Dieu à cause de la vérité quand il était encore appelé Saül. Until Jesus really appeared to him. Erst als Jesus revealed himself to him. Und sich ihm offenbart hat. Jusqu'à ce que Jésus-Christ s'est révélé à Saül, à Paul. He was no longer having religion, but the true Christ. Da hatte er keine Religion mehr, sondern den wahrhaftigen Jesus Christus. Et puis il n'avait plus la religion, mais il avait le vrai Jésus-Christ. Now see how he was going from prison to prison for Jesus. Wir sehen dann, wie er von Gefängnis zu Gefängnis gegangen ist wegen Jesus. À partir de là, il est parti de prison en prison. Now see how he left everything, including degree, all his degree, for Jesus' sake. Wir sehen, wie er alles zurückgelassen hat für Jesus Christus und Christus willen. Et puis on peut voir comment il a tout quitté, même son éducation pour Jésus Christ. And call everything nothing. Und alles Dreck genannt hat, um Christus zu gewinnen. Et il a appelé toute la tout la poubelle pour gagner Jésus Christ. Look at verse 11 of John 3. Johannes 3, Vers 11. Verset 11. Jesus said, verily, verily, I say unto thee, we speak that we do know, and testify that we have seen, and you receive not our witness. If I have told you earthly things, and you believe not, he called to be born again earthly things. Er hat wiedergeboren zu werden. Are you getting something here? Jiddisch genannt. Et Jésus-Christ, il a appelé être né de nouveau des choses terrestres. He said, how shall you believe if I tell you heavenly things? If you cannot understand A, B, C, how can you understand, you know, those of you that have been in the university? Amen. Amen. Praise the Lord. Wenn du die Grundlagen des Glaubens nicht verstehen kannst, wie willst du denn die höheren Dinge des Glaubens verstehen können? Si tu n'es pas capable à comprendre l'alphabet, comment tu vas être capable à comprendre l'éducation en général? Amen. Amen. Verse 13. And no man had... And no man has ascended up to heaven, but he that came down from heaven, even the Son of Man which is in heaven. Then he now said from verse 14. 14. Verse 14. See me. Look at me. Let it be me alone. Da sagt er, that's verse 14. Dass es um ihn allein gehen soll, dass es um Jesus alleine gehen soll. Et dans verset 14, Jésus-Christ nous dit de seulement voir lui-même, de se concentrer à Jésus-Christ lui-même. Look at it. And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up. Amen. Verse 15. That whosoever believeth in him should not perish, but have eternal life. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. I hope you know the story of this very place. Ich hoffe, ihr kennt die Geschichte von dieser Stelle. Amen. Ich espère que vous connaissez cette histoire. Amen. Amen. What, you know, what Moses lifted up in the wilderness. Amen. The serpent that he molded and he lifted it up. It's whoever look at it. Is safe. Als Mose in der Wüste die eiserne Schlange erhöht hat, damit jeder, der auf diese Schlange schaut, geheilt wird von den Schlangenbissen. Et c'est comme aussi avec Moïse quand il était dans le désert, il a élevé le serpent de bronze pour que chaque personne qui se concentre sur le serpent va être sauvée. C'est comme ça, c'est avec Jésus-Christ que quand Jésus-Christ est élevé, c'est comme ça que tu vas être sauvé. Then it now said, even so must the Son of Man be lifted up, that whosoever believeth on him should not perish, but have eternal life. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Today we will continue with our message, you and Christ. Heute geht es weiter mit unserer Botschaft, du und Jesus Christus. Aujourd'hui, on va continuer avec le message, toi et Jésus Christ. You know what I have today because of what I have today, and I know the reason why Jesus, you know, why he gave us this message, you and Christ. Das, was ich heute gehört habe, hat mir nochmal klar gemacht, weshalb der Herr mir diese Botschaft gegeben hat, du und Jesus Christus. À cause de ce que j'ai écouté aujourd'hui, j'ai compris pourquoi Jésus-Christ m'a donné le message sur toi et Jésus-Christ. Even today, I thought of it. I said, why is it so long, Lord? He said, we have been preaching it and preaching it. He said, continue. Und ich habe mich gefragt, Herr, wieso sind wir schon so lange bei diesem Thema? Das geht jetzt schon eine ganze Weile, dieses Thema, aber der Herr hat gesagt, nein, mach weiter mit diesem Thema. Et je me suis demandé, pourquoi le message est si long, pourquoi ça traîne, pourquoi on ne finit pas avec ça. Après, Dieu m'a répondu, continue avec le message. It is between you and Christ. Es ist zwischen dir und Jesus Christus. C'est entre toi et Jésus Christ. In John 15, Jesus said, without me, you can do nothing. In Johannes 15 steht, dass ohne Jesus Christus können wir nichts tun. Et dans Jean 15, on a écrit que sans Jésus-Christ, on peut rien faire. He did not say, without your job, you can do nothing. Er hat nicht gesagt, ohne deine Arbeit kannst du nichts tun. Il n'a pas dit, à cause de ton travail, tu peux rien faire. He did not say, without education, you can do nothing. Oder ohne Bildung kannst du nichts tun. Ou bien sans l'éducation, tu peux rien faire. He did not say, without money, you can do nothing. Oder ohne Geld kannst du nichts tun. Sans l'argent. You did not say without the German government you can do nothing. Oder ohne die Regierung kannst du nichts tun. Ou bien sans la gouvernement allemande. Oh, the color of your skin. Oder ohne deine Hautfarbe kannst du nichts tun. Ou bien sans la couleur de ta peau. Oh, your nationality. Oder Nationalität. Ou ta nationalité. He said without me. Sondern er sagt, ohne mich kannst du nichts tun. Amen. Mais là, dit, sans moi, tu peux rien faire. Dans Jean 15. Praise the Lord. Alleluia. We go there. Amen. Amen. Praise the Lord. Alleluia. Amen. John 15. Quickly go there. Johannes 15. On va lire Jean 15. Amen. Amen. Amen. John 15. Johannes 15. It is between you and Christ. C'est zwischen dir und Christus. C'est entre toi et Jésus-Christ. Your neighbor is Jesus Christ. Dein Nächster ist Jesus Christus. Und nicht der Mensch. Ton proche est Jésus-Christ et pas l'homme. If your neighbor is man, you can never love them. Wenn der Nächste dein Mensch ist, wirst du ihn niemals so lieben können mit der Liebe von Christus. Parce que si ton prochain est l'homme, tu ne vas pas être capable d'aimer cette personne avec l'amour de Jésus-Christ. You know, Jesus said, if somebody slap you on one side, he said, give him the other side to slap also. Jesus sagt, wenn jemand auf die eine Seite schlägt, sollst du ihm die andere Seite hingeben. Et Jésus-Christ nous dit que si quelqu'un te frappe, tu dois lui donner l'autre côté de ton visage, de ta visage. You can only do that if your neighbor is Christ. Du kannst das nur tun, wenn dein Nächster Jesus Christus ist. Et tu peux le faire seulement si Jésus-Christ est ton prochain. If your neighbor is not Christ, if he shoot your neighbor as man, wenn dein Nächster ein Mensch ist, wirst du zurückschlagen. Even two, three times. Et si c'est l'homme qui est ton prochain, tu vas même faire entrer le frappe même deux ou trois fois. Praise the Lord. Hallelujah. Do you know John 15? Please go there and we have it later, but let us go there now. Amen. Johannes 15. John 15. Praise the Lord. Hallelujah. From verse 1. Johannes 15. Is that verset 1? I am the true vine, and my father is the husbandman. I am the tree. My father is the gardener. I am the tree. I am the garden. I am the tree. Ich bin der my father is the gardener that takes care of the tree. Amen. Amen. Ich bin der Garten und ich bin der Baum und der Herr ist Gott der Vater ist der Gott der Vater ist der Gärtner dieses Baumes. Et Jésus Christ dit, je suis la vraie vigne et mon Père est le vigneron qui prend soin. Verse 2. Every branch in me that bringeth not fruit, he taketh away. And every branch that beareth fruit, he said, he taketh away. That's my father, the gardener. Take it away. Amen. Amen. Every branch that beareth fruit, he purgeth it, that it may bring forth more fruit. Praise the Lord. Hallelujah. There's no standstill. In Christ's world. Es gibt keinen Stillstand im Königreich Gottes. Tu restes jamais debout. That's what he's saying in verse 2. Amen. Das you either go forward or you go backwards. Entweder schreiten wir voran oder wir werden kleiner. Il n'y a pas, tu peux pas rester debout dans le royaume des cieux. Soit tu recules, soit tu t'avances. Amen. He said, bear forth fruit. God kind of fruit, not what man called fruit. Gottes Frucht und nicht die Frucht der Menschen. Et ici, Jésus-Christ parle de fruit de Dieu, pas le fruit de l'homme. And not what religion called fruit. Und nicht was Religion Frucht nennt. Et pas ce que la religion appelle fruit. Praise the Lord. Hallelujah. Then in verse 3 said, now you are clean through the word which I have spoken unto you. You know, it's not, it does not clean us with problems. But with his word. Er reinigt Christ uns nicht mit Problemen, sondern mit seinem Wort, mit dem Wort von Christus. Et Jésus Christ nous rend pur pas avec des problèmes, mais avec sa parole. And that's why if you have any problem, it's not God that God did not give you those problems. So, wenn ihr Probleme habt, es ist nicht der Herr, der euch diese Probleme gegeben hat. Ça veut dire quand tu as des problèmes, c'est pas Dieu qui t'a donné les problèmes. It's your rebellion against him. Es ist unsere Rebellion gegen ihn. C'est ta hervorbringt. C'est ta rébellion contre lui. Oh, if you are opposite Satan, Satan can also fight you. Aber genauso, wenn wir auch gegen den Teufel sind, wird der Teufel uns auch angreifen. Et si tu aussi contre le diable, il va aussi te combattre et puis t'amener des problèmes. He said, we are clean through his own word, which has spoken unto you, unto durch sein us. Wort, das er zu uns geredet hat. Et Jésus-Christ nous rend pur à travers ses paroles qu'il nous a données. You know, here he's telling us that it's between you and Christ. Hier steht ganz klar, dass es zwischen dir und Jesus Christus ist. 4. Et verset 4 nous montre que c'est entre nous et Jésus-Christ. Abide in me and I in you. It is between you and me. Es ist zwischen dir und Jesus Christus. C'est entre toi et Jésus-Christ. And not between you and the pastor. Und nicht zwischen dir und dem Pastor. Et pas entre toi et le pasteur. It's not between you and God or God's children. It's between you and nicht Jesus. Nicht zwischen dir und anderen Kindern Gottes, sondern zwischen dir und Jesus Christus. You know that the better for umso früher dir das bewusst ist, umso besser für dich. Et c'est pas aussi entre toi ou des autres enfants de Dieu, puis tu vas le savoir de plus. He said, abide in me. He did not say abide in the pastor. Il sagt, bleibt in mir und ich bleibe im Pastor. Il a dit, restez en Jésus-Christ et pas restez dans le pasteur. Oh, in the church, abide in me. In der Gemeinde, sondern bleibt in mir, sagt Jesus Christus. Jésus-Christ a dit, restez dans, en moi et pas dans l'église ou dans le pasteur. He did not say abide in your parents. Oder bleib in deinen Eltern. Ou dans tes parents. Amen. Amen. Allow Christ to occupy your heart. Lass zu, dass Jesus Christus dein Herz umgibt. Amen. Et laisse que Jésus Christ occupe ton cœur. How? Wie? How he loves you and he came here to die for you. Indem wir darüber nachdenken, that is only what you have is enough to say, praise the Lord. Wenn wir darüber nachsinnen würden, wäre das genug, um ihn ständig zu preisen. et tu restes en Jésus-Christ en pensant de ce qu'il a fait pour toi, son amour vers toi. Et puis quand tu le comprends, tu vas rester aussi en Jésus-Christ. He said, abide in me, and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine, no more can you except you abide in me. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 5. I am the vine, you are the branches. I am the tree, you are the branches. Are you getting it? The vine. Amen. He that abided in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit. For without me, you can do nothing. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Go to Colossians 1. Colossians 1. Amen. Amen. Colossians 1. It is all about Jesus Christ. Es geht nur um Jesus Christus. Il s'agit seulement de Jésus-Christ. Not about any pastor, any prophet, es geht nicht any mein Pastor preacher. Oder Prophet, sondern um Jesus Christus. Not about me. Es geht nicht um mich. It's about Christ. Sondern um Jesus Christus. Et il ne s'agit pas d'un pasteur, d'un prophète, bien de moi-même, il s'agit seulement de Jésus-Christ. Praise the Lord. Hallelujah. Colossiens 1. Amen. Amen. From verse 12. Verset 12. He said, give thanks unto the Father which has made us made to be partakers of the inheritance of the saints in light. Verse 13. Who hath delivered us from the power of darkness and hath translated us into the kingdom of his dear Son. Praise the Lord. Hallelujah. The kingdom of God belongs to Jesus Christ. Das Königreich Gottes gehört zu Jesus Christus. Le royaume de Dieu appartient à Jésus Christ. He is the author and the finisher of the kingdom Amen. Of God. Er ist der Anfänger und Vollender von seinem Königreich. Il est le Königreich des Himmels. Il est le commencement et l'accomplissement du royaume de Dieu. There is another kingdom which is called the kingdom of this world. Es gibt auch noch das Königreich dieser Welt. Il y a aussi un autre royaume, c'est le royaume de cette terre. Yeah, he said we have been, you know, if you are saved, he said you have been delivered, you have been transferred, translated into the kingdom of God, the kingdom of heaven. You have been delivered from the power of darkness and have translated us into the kingdom of his dear son. In 13 lesen wir, er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes in der Liebe. Es gibt also zwei Reiche, das Reich von Jesus Christus und das Reich dieser Welt. Verset 13, il nous a en fait arracher à la puissance de la nuit et nous a fait passer dans le royaume de son fils bien-aimé. Donc ça montre qu'il y a deux royaumes, le royaume de Dieu et le royaume de ce monde. The kingdom of this world have its own system, its own ways. Das Königreich dieser Welt hat sein eigenes System und seine eigenen Wege. Et le royaume mondain a ses propres chemins et principes. Amen. Amen. The kingdom of heaven have its own ways also. Das Königreich des Himmels hat auch seine eigenen Wege und sein eigenes System. Et le royaume de Jésus-Christ a aussi ses propres chemins et système. Ou bien oui. Amen. Amen. Satan is the author and the finisher of the kingdom of this world. Satan ist der Anfänger und Vollender von diesem Königreich dieser Welt. Et c'est Satan qui est le commencement et l'accomplissement de ce monde, le royaume de ce monde. We just read that the kingdom of heaven belongs to Christ. Wir haben gelesen, dass das Königreich des Himmels of his dear son. Seinem Sohn gehört, dass Jesus Christus gehört. Et on vient de lire que le royaume de Dieu appartient à Jésus Christ. Praise the Lord. Hallelujah. In verse 14, and in whom we have redemption through his blood. 14. Even the forgiveness of sins. Amen. Amen. Through his blood. Durch sein Blut. Amen. Et nous avons le, nos péchés sont pardonnés à travers le sang de Jésus Christ. We thank God for his blood. Wir danken Jesus für sein Blut, für das Blut von Jesus Christus. Et on remercie Jésus Christ pour son sang. The reason why the Holy Ghost cannot live in our body forever. Amen. Der Grund, weshalb der Heilige Geist für immer in unserem Körper leben Amen. Kann. Parce que son sang est la raison pourquoi le Saint-Esprit peut vivre en nous pour toujours. Because the blood cleans the vessels, Weil which is our das body. Blut unseren Körper reinigt. Parce que le sang soit notre vaisseau, qui est notre corps. Verse 15 says, who is the image of invisible God, the firstborn of every creature. Verse 16. For by him we are all things created. Is somebody getting something here? 16, denn in ihm ist alles erschaffen worden. 16, car c'est par lui qui, que Dieu a tout créé. That are in heaven and that are in earth, visible and invisible, whether they be thrones or dominions or principalities or powers, all things were created by him and for him. Praise the Lord. Hallelujah. It is all about Jesus. Es geht nur um Jesus Christus. Il s'agit seulement de Jésus Christ. Amen. Amen. Allow it to be about Jesus Christ. Lass zu, dass es um Jesus Christus geht. Autorise qu'il s'agisse seulement de Jésus Christ dans ta vie. Praise the Lord. Alleluia. Amen. Amen. Desire him. Suche nach ihm. Tu dois le chercher. Stop desiring the flesh. Hört auf, das Fleisch zu suchen. Arrête de désirer la chair. Your problem is not what you don't have. Das Problem ist nicht das, was wir nicht safe. Haben. Wenn wir errettet sind. Le problème est pas que tu le chose que tu n'as pas. Your problem is you don't know who you are. Das Problem ist, dass du nicht weißt, wer du bist. Ton problème est que tu ne sais pas qui tu es. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. There are things he desire for you. Es gibt Dinge, die sich wünscht für dich. Il y a des choses qu'il désire pour toi. Reject anything that is not his desire. That he does not desire for you. Verweigere alles, was sich nicht für dich wünscht. Amen. Et tu dois de rejeter tout ce que Dieu ne désire pas pour toi. Don't force him to give you what he does not desire for you. Zwinge ihn nicht, dir das zu geben, was nicht für dich möchte. Et ne force pas Jésus-Christ de te donner ce qu'il ne désire pas pour toi. Remember, we were in Psalm 78 on Sunday. Wir waren am Sonntag bei Psalm 78. Et rappelez-vous, on avait lu Psaume 78 semaine passée. Amen. Where we read that he gave them their desire. Wo gesagt hat, dass ihnen seine Wünsche gegeben hat. Où il a dit qu'il les a donné leur désir. That something comes from God does not mean it is his desire for you. Nur weil etwas von Gott kommt, heißt das nicht, dass es der Wunsch Gottes ist für dich. Parce que seulement parce que Dieu te donne quelque chose, ça ne veut dire pas que c'est son désir pour toi. Whatever is not his desire for you is flesh. Was immer nicht sein Wunsch ist für dich, ist fleischlich. Tout ce qui n'est pas son désir pour toi, c'est la chair. John 6:63. The flesh profited nothing. Das Fleisch nützt nichts. Et Jean 6 nous dit que la chair nous rend compte en rien. Nous sert à rien. Beware of your desire. Nimm dich in Acht vor deinen Wünschen. Tu dois faire attention à tes désirs. Beware of the flesh. Nimm dich in Acht vor dem Fleisch. Et fais attention de ta chair. Whatever is not his desire for you. Was immer nicht sein Wunsch ist für dein Leben, et tout ce qui n'est pas son désir pour toi, will give you death. Wird dir den Tod schenken. Ça va te donner la mort. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. It will bring destruction. Es wird Zerstörung bringen. Ça va te détruire. Amen. Amen. Will cause you pain. Es wird dir Schmerz ça va te causer, schenken. Ça va te causer du mal. If you choose by yourself, you will be in pain. It's a matter of time. Today might be good. Go and write it down. Wirst du Schmerzen erleiden? Allow Jesus to choose for you. Heute läuft es vielleicht gut, aber es kommt der Tag. Et si tu choisis pour toi-même, tu auras mal. Et puis ça va, même si ça se manifeste pas aujourd'hui, mais un jour ça va te faire mal. C'est ça pourquoi tu dois laisser Jésus-Christ choisir pour toi. Because he has planned for you. Denn er hat einen Plan für dich. Parce qu'il a un plan pour toi. It's not only him that has planned for you. Satan also has planned for aber you. Aber der Satan hat auch einen Plan für dich. Et c'est pas seulement Dieu qui a un projet pour toi, mais c'est aussi le diable qui a un plan pour toi. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Even Abraham. You know Abraham. You know. Amen. Amen. You know. Let's go to Galatians 4. Galatians 4. Amen. Va lire Galatians 4. And you will read about the family, the flesh family, and this, you know, the promise of Christ and the promise of the flesh. Damit wir uns nochmal das Versprechen des Herrn anschauen, das Versprechen des Fleisches. Galatians 4. Et Galates 4 nous montre la promesse de la chair et la promesse de l'esprit. Amen. Amen. Amen. We will just read some verses here. Amen. Verse 22. Let us read verse 22. Verset 22. 22. He said, for it is written that Abraham had two sons, the one by a bond maid, and the other by a free woman. But he who was of the bond woman was born after the flesh, but he of the free woman was by promise. Are we there, please? Verse 24. Which things are in allegory? For these are the two covenants, the one from Mount Sinai, which gathereth to bondage, which is Agar. 25. Verse 5. For this Agar is Mount Sinai in Arabia, and answereth to Jerusalem, which now is, and is in bondage with her children. But Jerusalem, which is above, is free. 6 in Spanish. Verse 6. Which is the mother of us all. For it is written, rejoice thou barren, that beareth not. Break forth and cry, thou that travailest not. For the desolate had many more children than she which had an husband. Now we brethren, as Isaac was, are the children of promise. But as then, he that was born after the flesh persecuted him that was born after the spirit. Galater 4, 29. Galater 4, verse 29. Praise the Lord. Hallelujah. You can see both two beds. Wir sehen hier zwei Geburten. Ishmael und Isaac, sie wurden geboren vom gleichen Vater. Ici on voit qu'il y a deux naissances et puis on voit que Isaac et Ismaël ils ont un père. But one is after the flesh, born after the flesh. The other one is born after the spirit. Einer ist geboren vom Fleisch, einer geboren vom Geist. Un est né par la chair et l'autre est né par l'esprit. One is dead and one is life. Einer ist tot und der andere leben. Il y a un qui est mort, l'autre est esprit. In that of Ishmael is darkness and Christ. The other Isaac is light. Das von Ismael ist Dunkelheit und das von Isaac ist Licht. La naissance d'Isaac c'est la lumière et la naissance de d'Ismaël c'est le ténèbre. I hope you know the story of Agar and her son Ishmael. Ich hoffe, ihr kennt die Geschichte von Hagar und ihrem Sohn. Et j'espère que vous connaissez l'histoire d'Agar et son fils. It was not the will of God for Abraham. Es war nicht der Wille Gottes für Abraham. Ce n'était pas la volonté de Dieu pour Abraham. But he asked for it. Aber er hat darum he gebeten. Demanded for it. Er hat darum, er hat das gefordert. Mais il a demandé ça. Can see everywhere problems today. Und aus dieser Entscheidung kamen so viele Probleme. Et à cause de sa de la décision d'Abraham, on a beaucoup de problèmes aujourd'hui dans ce monde. You know, people never. À travers d'Ismaël. People never listen to Christ. Leute hören Jesus Christus nicht zu. Et les gens n'écoutent pas Jésus Christ. They never believe him. Sie glauben ihm nicht. Ils ne croient jamais. Just like Adam did not believe him. Genauso wie Adam ihm nicht Adam and Eve, they refused to believe. Wie Adam und Eva sich geweigert haben, Gott zu glauben. Comme aussi Adam et Eve qui ont refusé à obéir Dieu. God told them don't eat the fruit. Gott hat ihnen gesagt, isst nicht von der Frucht. Dieu a dit ne mange pas de la fruit. Amen. They believe Satan rather than believing God. Sie haben aber dem Satan mehr Glauben geschenkt als Gott. Et ils ont cru le diable plus que Dieu. It's still everywhere today. Das sehen wir auch heute noch. Et on le voit partout aussi. They follow religion and not Christ. Menschen folgen Religion, aber nicht Jesus Christus. Ils suivent la religion, mais pas Jésus-Christ. They believe religion and not Christ. Sie glauben an Religion, aber nicht an Jesus Christus. Ils croient la religion, mais ils croient pas en Jésus Christ. They run after big pastor, churches, you know, big church, I mean, everywhere moving. They run after them, you run to death. Sie folgen Pastoren und Gemeinden, aber nicht Jesus Christus, und sie werden den Tod auffinden. Et ils suivent des grands pasteurs avec des grands noms, ils vont retrouver la mort parce qu'ils ne cherchent pas Jésus Christ. We are not against big church. Wir sind nicht gegen große Gemeinden. Nous sommes pas contre les grandes églises. But we want it to be Christ. Ils veulent dass um Jesus Christus geht. Amen. Et, mais on veut qu'il s'agisse seulement de Jésus Christ. Amen. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. You know, in verse 29, it says we are of the Spirit. In 29 lesen wir, dass wir vom Geist sind. Et verset 29 nous dit que nous sommes de l'Esprit. Praise the Lord. Hallelujah. We don't belong to the flesh any longer. Wir gehören nicht mehr zum Fleisch. Nous appartiennent plus à la chair. We are being born of God. Wir sind geboren if aus you Gott, are saved. Wenn wir errettet sind. Nous sommes nés par Jésus-Christ, Dieu, si nous sommes sauvés. Allow Christ to help you to take decisions. Lass zu, dass Christus dir hilft, Entscheidungen zu treffen. Laisse que Jésus-Christ t'aide à prendre des décisions. Amen. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. You know, we just read this very place. It's not only talking about just parents, you know, it talks about you know, Hagar and Sarah, and then Ishmael and Isaac. You know, it's talking about family. Es geht um eine Familie hier. And so many times it's even of the church. It's talking about the church. Two people, you know, like, just like you are sitting now. One is believing Christ, and the other is not. Und it's still the same everywhere. Das passiert auch in Gemeinden. Man hört die gleiche Botschaft, aber eine Person glaubt und die andere Person glaubt nicht. Et ici on voit l'histoire d'une famille, donc on voit la différence entre Ismaël et Isaac. Et c'est comme aussi à l'église que deux personnes peuvent écouter le même message, mais l'autre croit et l'autre n'a pas la foi. One under law, the other one is under grace. Einer am Gesetz und einer an der Gnade. L'autre, il y a un par exemple qui est sous la loi, l'autre est dans la grâce. Amen. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Grace does not lead us to sin. Gnade führt uns nicht in die Sünde. La grâce nous pousse pas à pécher. It helps us to hate sin. Sie That's hilft grace. Uns, die Sünde zu hassen. Et ça nous aide à détester le péché. Grace is God's kind of love. Gnade ist Gottes Liebe. Amen. Et la grâce, c'est l'amour de Dieu. That he loves you does not mean you do what he hates. Dass er dich liebt, heißt nicht, dass du das tust, was er hasst. Qu'il t'aime, ça veut dire pas que tu fais ce qu'il déteste. He hates sin. Er hasst die Sünde. Il déteste le péché. The sin that he hates is you rejecting him. Die Sünde, die er hasst, ist, dass wir ihn verweigern. Et le péché qu'il déteste, c'est que tu le rejettes. Until you reject him, you will not fornicate. Weil erst wenn wir ihn verweigern, wenn wir anfangen Unzucht zu treiben. Parce que jusqu'à si seulement tu le rejettes, c'est là où tu es capable à faire la fornication. You know, until you reject him, you will not keep on stealing and killing or do whatever. Dann werden wir weiter stehlen, töten, zerstören, so wie es unser früherer Vater uns gezeigt hat. Et seulement quand tu le détestes, tu es capable à continuer avec le péché de voler, de faire la fornication. Remember, he called us the light. He said, we are Erinnert the light euch, er nennt uns das Licht der Welt. Et Jésus-Christ nous appelle la lumière de ce monde. Amen. Amen. Because he is the light. Weil er das Licht Because ist. He lives in you. Weil er in he uns lebt. In us. That is why we are the light. Deswegen sind wir das Licht der Welt. Amen. Et nous sommes la lumière à travers de Jésus-Christ parce qu'il vit en nous. Amen. Amen. And he said darkness and light can never walk together. Weil er sagt, Dunkelheit und Licht können nicht zusammengehen. Et ça nous montre aussi que la lumière et les ténèbres ne peuvent pas marcher ensemble. If your heart is full of him, wenn unser Herz voll ist von Jesus Christus, you will hate evil. Wirst du das Böse hassen. Parce que si ton cœur est rempli de Jésus-Christ, tu vas détester le mal. If you allow Christ to occupy your wenn du heart, zulässt, dass Christus dein Herz umgibt, si tu laisses Jésus-Christ occuper ton cœur, you will not even remember all those evil things. Wirst du dich an diese bösartigen Dinge nicht erinnern. Tu vas pas te rappeler à toutes les choses mauvaises. Amen. Amen. Because darkness and light can never walk together. Weil Dunkelheit und Licht nicht zusammengehen können. Parce que la lumière et le ténèbre ne peuvent pas marcher ensemble. An idle mind is the devil's worship. Aber leere Gedanken sind der Spielraum des Satans. Parce que les pensées qui sont You know the meaning. Vide, Tes sites, tes pensées sont vides, c'est là où le diable peut prendre place pour prendre le territoire. You know the meaning. Wisst ihr, was das bedeutet? If Christ is not your, in your heart, wenn Satan Christus nicht in deinen Gedanken ist, Amen. Wird der Satan in deinen Gedanken sein. Ça veut dire aussi que si Jésus-Christ n'est pas dans ton cœur, c'est le diable qui va prendre l'autorité. You know, on Sunday I explained something that, you know, every man has. You know, we are spirits. Am Sonntag habe ich erklärt, dass wir Geist sind. Et le dimanche, j'ai expliqué que nous sommes les esprits. You have a soul. Wir haben eine Seele. Nous avons un âme. And you live in a body. Und wir leben in einem Körper. Et on vit dans un corps. And this body is a suit. Und dieser Körper ist der irdische Anzug. Et le corps est en veste terrestre. And this body permits you to choose Christ or Satan. Und to dieser live in you. Körper give you access to choose. Die Möglichkeit zu entscheiden, ob Jesus in uns lebt oder ob der Satan weiterhin in uns lebt. Et ton corps te donne la possibilité de choisir soit Jésus-Christ ou le diable. You choose who control your life. Du entscheidest, Christ wer dein Leben kontrolliert, ob Jesus Christus oder der Satan. C'est toi qui choisis si c'est le diable qui prend contrôle de ta vie ou si c'est Jésus-Christ. The Lord helped me to understand something. He said, if you look at a car has engine. But until there is benzene or what do you call it? Diesel. Until you put it, that car, you cannot even drive it. So also, we have a spirit. Then you now choose the spirit of Christ to join your spirit to be able to move. Or you allow the spirit of Satan to come in. Und der Herr hat mir das auch nochmal erklärt mit dem Beispiel von einem Auto. Ein Auto hat einen Motor und hat aber auch einen Tank. Und wenn dieser Tank leer ist, wird dieses Auto sich nicht bewegen. Aber wenn dieser Tank gefüllt wird mit Benzin, dann wird er sich fortbewegen. Und die Frage ist, womit ist dieser Tank gefüllt? Womit ist der Mensch erfüllt? Mit dem Satan oder mit dem Teufel? Mit dem Teufel oder mit Jesus Christus? Amen. Et Dieu m'a aidé à comprendre que c'est comme avec une voiture a un moteur et l'essence. Et la voiture n'est pas capable à bouger, si à conduire, à marcher, à rouler, si l'essence n'est pas là. Et puis toi, si tu dois te demander, c'est quelle essence qui est en toi? C'est l'essence de Jésus-Christ ou l'essence du diable? Praise the Lord. Hallelujah. In 1 Corinthians 6, we will be also there on Sunday, verse 17. It said, he that is joined unto the Lord is one spirit. Amen. Wir waren auch in 1. Korinther 6, wo steht, dass wer mit dem Herrn verbunden ist, hat einen Geist mit ihm. Et la semaine passée, nous avons lu 1 Corinthiens 6, on a écrit que la personne qui est unie avec Dieu est un esprit avec Dieu. And Romans 8, verse 16, we are also there on Sunday. Und Römer 8, 16, da waren wir auch. Et Romans 8, 16, nous avons lu ça aussi. It said, the Spirit itself beareth witness with our spirit that we are the children of God. Da steht, dass der Geist selbst Zeugnis gibt mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Amen. Verset 16, l'Esprit de Dieu atteste lui-même à notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. You know, a mother and a son, they were given to Abraham, but they were not the desire of God for him. Mutter und Sohn wurden Abraham gegeben, aber das war nicht der Wunsch des Herrn für Abraham. Mère et fils ont été donnés à Abraham, mais c'était pas la volonté de Dieu. I thank God that Abraham is in heaven today. Ich danke Gott, dass Abraham im Himmel ist. Je remercie Dieu que Abraham est au royaume des cieux aujourd'hui. But I will be surprised if Ishmael is there. Aber ich würde mich wundern, wenn Ismael da ist. Mais je serais surpris si Ismael est là. I will even be more surprised if the mother is even there. Ich würde mich sogar wundern, dass ob die Mutter da ist, ob Hagar dabei ist. Et je serais aussi en plus encore surpris si Agar, le mère et la mère est là. Amen. Amen. That your father is a pastor or your mother is a pastor does not mean you are qualified for heaven. Dass deine Mutter ein Pastor ist oder dass dein Vater ein Pastor ist, heißt nicht, dass du für den Himmel qualifiziert bist. Que tes parents soient un pasteur ou bien des prophètes, ça veut dire pas que tu es qualifié pour aller au royaume des cieux. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. Jesus said we must hate the flesh. Jesus sagt, wir müssen das Fleisch hassen. Et Jésus Christ nous dit qu'on doit détester la chair. Amen. Amen. It's not fighting the sin. Fighting not to sin. It's fighting to know Christ. Es ist nicht darum kämpfen, nicht zu sündigen, sondern es ist darum kämpfen, Jesus Christus besser kennenzulernen. Et il s'agit pas de combattre le péché, mais de ne pas pécher, mais de croire Jésus Christ. Amen. In Luke 14, verse 26. In Lukas 14, Vers 26. Dans Luc 14, verset 26. Jesus said we must hate the flesh. Sagt Jesus, wir müssen das Fleisch hassen. Jésus Christ nous dit qu'on doit détester la chair. If it is between you and Christ, if your focus is on Christ, wenn dein Fokus auf Christus liegt, anything of the flesh you will hate. Wenn es dir um die Furcht des Herrn geht, dann wirst du das Fleisch hassen. Et si ta concentration est vers Jésus-Christ et tu as la crainte de Dieu, tu vas détester le péché. He said we must hate the natural. Wir müssen das Natürliche hassen. Please go there, Luke 14. Lukas 14. Luke 14. Praise the Lord. Hallelujah. Oh, we help us to read. Felix, we help us to read verse 26. Lukas 14, Vers 26. Verset 26. Mir kommt und hasst nicht seinen Vater und seine Mutter und seine Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mehr jünger sein. Praise the Lord! Hallelujah. Whatever, you know, if you refuse to hate them, they will take you away from Christ. Wenn du dich weigerst zu hassen, werden sie dich von Jesus Christus wegnehmen. That's why I said hate. Deswegen sollen wir alles hassen. Et si tu refuses de détester la chair, donc la famille naturelle, là tu vas autoriser qu'il te sépare de Jésus Christ. It's not what this world called hate. Aber es geht schon das, was diese Welt Hass nennt. Et ça veut, ce n'est pas le mot haïr. Il s'agit pas de ce que le monde appelle haïr. He did not tell you to fight them. Wir sollen sie nicht bekämpfen. Il n'a pas dit de combattre ta famille. He's telling you, choose me. Sondern Jesus sagt, entscheide dich für mich. Mais il a dit, choisis-moi. Are you getting it? Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. If animal come to me and hate not his father, his mother, and wife, and children, and brethren, and sister, yea, and his own life also, he cannot be my disciple. He said, yeah, you know, he's, in another word, he's saying, hate the flesh. Er sagt, in anderen Worten, hasse das Fleisch. Donc, avec les autres mots, il dit que tu dois détester la chair. Hate the natural. Hasse das Natürliche. Déteste le naturel. If you belong to Christ, you are no longer a natural man. Wenn du zu Jesus Christus gehörst, bist du kein natürlicher Mensch. Si tu appartiens à Jésus Christ, n'est plus un homme naturel. Amen. Amen. Hate to be natural. Hasse es natürlich zu sein. Deteste d'être naturel. Hate carnality. Hasse Fleischlichkeit. Deteste la chair. Hate to be carnal. Hasse es fleischlich zu sein. Deteste d'être dans la chair. Hate to be of a carnal mind. Hasse eine fleischige Gesinnung zu haben. Deteste avoir des pensées charnelles. You know what? I hope you understand all this. Amen. Amen. Carnality. Die fleischige Gesinnung. You know, Romans 8 talks about carnality. Said to be carnally minded is flesh. Fleischlich gesinnt zu sein ist tot. Et Romans 8 nous dit que être dans la chair ou bien charnel, c'est la mort. The system of this world is carnal. Das System dieser Welt ist fleischlich. Le système de ce monde, c'est charnel. I must pass my exam is carnal. Zu glauben, dass man seine Prüfung bestehen muss, ist fleischlich. De dire que je dois passer mon examen, c'est charnel. I don't know if somebody is getting it. Amen. You know, Joseph did not even go to university. Joseph hat nicht studiert. Et même Joseph, il n'a pas, il n'est pas allé à l'université. I'm not saying don't go. If the Lord directs you to go, go. Amen. But don't allow it to be your life. Mm-hmm. Allow Christ to be your life. Amen. And not education. Dich dazu führt. Amen. Lass zu, dass Christus dein Leben ist und nicht dein Studium. Et je ne dis pas de ne pas aller à l'université. C'est Jésus-Christ qui doit te guider. Mais ne laisse pas que ton éducation devienne ta vie. Head, what this world called normal. Hasse das, was diese Welt normal ist. Déteste ce que le monde appelle normal. Amen. Fighting one another for them is normal. and dann dazu bekehren, das ist normal. Das Geschwister, das ist not normal. Ist normal. The kingdom of heaven. In der Welt, aber im Königreich Gottes ist es nicht normal. Et le monde nous dit que c'est normal si les frères et sœurs se disputent entre les uns et les autres, mais au royaume de Dieu, c'est pas normal. On va lire maintenant Galates. We are of the spirit and not of the flesh. Look at it. Galatians 5. Nous appartient à l'esprit et pas dans la chair. On va lire verset 25. Who will help us to read? Amen. Yeah, yes, sir. Can you help us, sir? In the Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Praise the Lord. Amen. We belong to the spirit. Wir gehören zum Geist. Nous appartient à, we nous appartient à l'esprit. Nous appartenons. Wir gehören zum Himmel. Nous appartenons au royaume de Dieu. In heaven there is no fight. Im Himmel gibt es keinen Streit. Au royaume de Dieu, il n'y a pas de dispute. Because in heaven it's all about Jesus Christ. Parce que c'est Jésus Christ. Parce qu'au royaume de Dieu, il s'agit seulement de Jésus Christ. If you allow your focus to leave Christ, you will fight. Wenn dein Fokus aber nicht mehr auf Christus ist, wirst du dich streiten. Et si ta concentration est pas sur Jésus Christ, tu vas te combattre, tu vas te discuter. He said, if we live in the spirit, let us also walk in the spirit. Praise the Lord. Hallelujah. It means if we are saved, let us see Christ alone. Das heißt, wenn wir errettet sind, sollen wir auch Christus allein nur sehen. Donc, si nous sommes sauvés, on doit aussi seulement voir Jésus-Christ lui-même. Allow your focus to be him. Lass zu, dass dein Fokus auf ihm allein. That is how to run the race. Wo werden wir das gewinnen können? Et laisse Jésus-Christ être ta concentration. C'est seulement comme ça tu vas gagner, tu vas être capable de faire la course. Again, hate what they call normal. Hast du das, was diese Welt normal nennt? Déteste ce que le monde appelle normal. Amen. Amen. To be sick is normal in the natural world. There's no sicknesses and diseases in heaven. Unter Krankheiten zu leiden ist normal in dieser Welt, aber im Königreich Gottes gibt es keine Krankheit. Dans ce monde, c'est normal d'être malade, mon royaume de Dieu n'a pas de maladie. To be poor in this world is normal. There are poor people, there are rich people. But in heaven there is no poverty. Aber im Königreich Gottes gibt es keine Armut. Amen. Et dans ce monde c'est normal d'être pauvre, mais au royaume de Dieu pas la pauvreté. Amen. Amen. To fight one another is normal in the natural world. Sich gegenseitig zu bekämpfen ist normal in der Welt. Go to James 3:16. Et ici, sur la terre, c'est normal d'avoir des disputes, mais au royaume de Dieu, c'est pas normal. On va lire maintenant Jacques 3, verset 16. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Jacobus 3. Jacques 3, there, verse 16. Amen. Ralph, can you help us to read verse 16, Charles? Denn wo Neid und Selbstsucht ist, da ist Unordnung und jede böse Tat. For where envy and strife is, there is confusion and every evil work. And that is not heaven. Und das ist nicht der Himmel. Verset 16, car là où règne la jalousie et esprit de rivalité, il y a aussi le désordre et toute espèce de mal. Praise the Lord. You are different. Wir sind anders. Tu es différent. If you are saved, you are different. Wir errettet sind wir anders. Si tu es sauvé, tu es différent. You know, Jesus never called you sinners. Jesus nennt uns nicht Sünder. Et Jésus-Christ nous appelle pas des pécheurs. He says, sinner, this is what they do, but you don't do that. Er sagt, die Sünder, die tun dieses und jenes, aber wir tun das nicht. Et Jésus-Christ nous dit que les pécheurs font ceci et c'est cela, mais nous, comme des enfants de Dieu, on ne fait pas. You are different, and all he has for you, they are all different. Wir sind anders, und alles, was er für uns hat, ist auch anders. Et nous sommes différents, et tout ce qu'il a pour nous, c'est aussi différent. Praise the Lord. Amen. You know, we were in John 15 from verse 1. Be aware of him. Wir waren bei Johannes 15 ab Vers 1. Wir sollen be aware of him. Auf ihn fokussieren. Et on vient de lire aussi Jean 15, verset 1, et on doit se concentrer seulement à Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen. How many of you are saved? Wie viele von euch sind errettet? Raise up your hand. You are a child of God. Wenn du ein Kind Gottes bist, durch Jesus Christ. Praise the Lord. Amen. You're going out and you're coming in is Christ. Et quand tu, si tu es sauvé, quand tu sors et tu entres, c'est là. Can you please repeat it again? Dein Ein- und Ausgehen ist Jesus Christus, wenn du errettet bist. Si tu es sauvé, que tu sors et tu entres, c'est Jésus-Christ. You're sleeping and you're waking up is Christ. If you allow him to be your Lord and your Savior. Dein Einschlafen, dein Aufstehen ist Jesus Christus, wenn du zulässt, dass er dein Retter ist. Quand tu dors et tu te réveilles, c'est Jésus-Christ. Si tu es sauvé, tu laisses Jésus-Christ être ta vie. You're eating and you're drinking is Christ Jesus. Dein Essen und Trinken ist Jesus Christus. Que tu manges et tu bois, c'est Jésus-Christ. If even you are taking tablet, you don't believe that you are taking the blood of Jesus. Amen. Und auch wenn du Medizin zu dir nimmst, glaube, dass du das Blut von Jesus Christus zu dir nimmst. Et même si tu prends le médicament, crois que tu avales le sang de Jésus-Christ. You know you go to this natural job. Wir gehen zur Arbeit. For man, you work for Jesus. Aber wir arbeiten nicht für Menschen, sondern für Jesus. Et quand vous partez aussi dans votre travail naturel, vous travaillez pas pour vous-même mais pour Jésus-Christ. C'est en Colossiens 3. Colossiens 3 les nous dit aussi. Whatever you are doing is for Christ's sake. Was immer wir tun, ist für Christus, wenn wir zu ihm gehören. Et tout ce que tu fais, c'est pour la gloire de Jésus-Christ, si tu appartiens à Jésus-Christ. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Let's go to Colossians. Colossians. Colossians 3, verse 23. Colossiens 3, verset 23. He said, and whatsoever you do, do it heartily, as to the Lord, and not unto me. You don't work for man, you work for Christ. Ihr arbeitet nicht für Menschen, sondern für Christus. Verset 3, quel que soit votre travail, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Donc tout ce que vous faites, c'est pour Jésus-Christ. What come in and come out of you is Christ. Was in uns geht und was von uns kommt, ist Jesus Christus. Amen. Tout ce qui entre en toi et sort de toi, c'est Jésus Christ. That's why he said, when you are before them, don't be afraid of what you are going to say. He said, the spirit of your father that lives in you is going to be the one Amen. Doing the job. Deswegen, wenn wir vor ihnen stehen und ihnen Rede und Antwort geben sollen, dann sollen wir keine Angst haben, weil der Geist des Herrn durch uns sprechen wird. Et c'est ça aussi pourquoi Jésus-Christ nous dit que quand nous sommes devant les païens, on ne doit pas penser quoi dire, parce que c'est le Saint-Esprit qui va nous guider puis nous donner les paroles à parler. Your thought and your ways. Deine Gedanken und deine Wege. Tes chemins et tes pensées. They are all He. Sie sind alle Er. Sans Jésus-Christ. He says, "You are nothing without me." Er sagt, wir sind nichts ohne ihn. Et il dit, nous sommes rien sans lui. Amen. You know, if you are aware of him, conscious of him, wenn wir uns ihm bewusst sind, si tu es conscient de la présence de Jésus-Christ, you will not be worried about anything. The past, the present, or the future. Die Vergangenheit, Gegenwart oder die Zukunft. Tu vas pas te faire de soucis du passé, du présent, bien de l'avenir. That's why I said, take no thought of what you eat or drink. Sie sagt, wir sollen uns keine Gedanken machen, was wir essen oder trinken werden. You know where it is. It's the book of Matthew. Et c'est ça pourquoi il dit de ne pas soucier à cause ce que tu vas manger ou bien boire. Who to marry. Oder wen wir heiraten sollen. Ou qui tu vas marier. He did not create you alone. Denn er hat uns nicht alleine erschaffen. Parce qu'il ne t'a pas créé toute seule. He did not create Adam alone. Er hat Adam nicht alleine erschaffen. Il n'a pas créé Adam toute seule. In Adam was Eve. In Adam war Eva. Parce que on a Adam. Amen. Il y avait Ève. En Adam, il y avait Ève. But don't seek husband, don't seek wife. Aber suche nicht seek nach einer Ehefrau, nach einem Ehemann. Suche nach Jesus Christus. Amen. Mais ne cherche pas une femme ou bien un mari, mais cherche Jésus Christ. Adam did not even know anything about wife. Adam wusste nichts von einer Frau. Adam ne connaissait pas qu'est-ce qu'est une femme. His God has said it's not good that you live alone. Gott hat ihm gesagt, dass es nicht gut ist, alleine als das. Allow him to choose that somebody. Lass ihn, dass er diese Person für dich wählt. Et c'est Dieu qui a dit à Adam, à Adam que ce n'est pas bien d'être toute seule. Et c'est ça pourquoi tu dois laisser Dieu de choisir ton époux. If you allow your focus to be him, it will be impossible for his will never to come to pass in your life. Wenn du deinen Fokus weiterhin auf Jesus hast, wird es unmöglich sein, seinen Willen zu verpassen. Et si tu as ta concentration sur Jésus-Christ, c'est impossible de rater sa volonté pour toi. Praise the Lord. Amen. Take no thought of what to eat or to drink, who to marry. Macht euch keine Gedanken über eure Speise. Or whatever. Über euren Wohnort, über eure Arbeit, über eure Ehe, eure Familie. Et ne te fais pas de soucis de la nourriture, de ta maison, qui marie ou bien quoi travailler. C'est Jésus-Christ qui est au contrôle. You're everything from him. Est unser Ein und Alles. Jésus-Christ est en tout. Yes, one thing with Jesus. Anytime he gives you his desire, they are not natural. Wenn Jesus uns seinen Wunsch gibt, ist er nicht, ist dieser Wunsch nicht natürlich. Et si Jésus-Christ te donne un désir, ce n'est pas naturel. I'm not saying that they are not real. Ich sage nicht, they dass, are real, but they are nicht, supernatural. Dass sie nicht existieren, sondern sie existieren, aber sie sind übernatürlich. Et je ne dis pas qu'ils ne sont pas réels, mais je dis qu'ils existent et puis ils sont surnaturels. Amen. Amen. Remember the rod. Erinnert euch an den Stab von Moses. Rappelez-vous du bâton de Moïse. From the natural rod to the supernatural rod. Von dem natürlichen Stab zum übernatürlichen Stab. Le bâton est devenu, était naturel et est devenu surnaturel. You know, no natural rod can divide the sea. Kein natürlicher Stab kann das Meer teilen. Aucun bâton naturel peut diviser ou bien séparer Amen. La mer. Amen. The husband is going to give you, the wife you have for you, it's not natural. Just like that rod, you know, if that rod was not supernatural, it would not bring water from the rock. Den Ehemann, den er dir geben würde, die Ehefrau, die er dir geben wird, wird nicht natürlich sein, sondern übernatürlich. Genauso wie dieser Stab, der übernatürlich war und deswegen in der Lage war, das Meer zu teilen. Et le mari, ou la femme que Dieu a pour toi, n'est pas naturel, c'est surnaturel. C'est comme ça aussi qu'on voit que le bâton de Moïse a été capable de donner le peuple Israël même à boire de l'eau. If Christ gives you wife, that wife is not a natural wife. Wenn Christus dir eine Frau gibt, ist diese Frau nicht natürlich. Genauso wenn Christus dir einen Mann gibt, ist dieser Mann nicht natürlich. Et si Jésus-Christ te donne une femme ou bien un mari, cette personne n'est pas naturelle, c'est surnaturel. What qualifies you as husband and wife is not the flesh. Nothing of the flesh. Was euch Nothing. Qualifiziert als Ehemann und Ehefrau ist nicht fleischlich, sondern es ist Jesus Christus, der Menschen qualifiziert. Et ta qualification pour être une femme ou bien un mari, c'est pas naturel, mais c'est surnaturel. C'est Jésus-Christ qui est ta qualification. Your beauty, your job, your family background, your nationality, your color, the color of the skin, your culture, your tradition is not the qualification. Deine Qualifikation liegt nicht an deiner Bildung oder deinem Aussehen oder deinem Geld oder deiner Herkunft, sondern es ist nur Christus. Oder Hobby. Oder dein Interessen. Ta beauté ou bien ta famille naturelle, ton travail, l'argent, l'éducation, ce ne sont pas tes qualifications, mais c'est Jésus-Christ lui-même qui est ta qualification. Amen. Our hobby, our age. Oder so on and so forth. Viele andere Sachen. That's not the not. Sind nicht die Qualifikationen. L'âge ou bien ce que le monde voit en général, c'est pas la qualification. That's why I did not say what hobby I brought together. Deswegen sagte es geht nicht um das, was Interessen zusammengeführt haben. Et c'est ça aussi pourquoi Jésus-Christ n'a pas dit que c'est que l'intérêt a mis ensemble. Our color have joined together. Oder was Hautfarbe verbunden hat. Ou bien ce que la couleur. Our job has joined together. Oder was Karriere verbunden hat. Ou bien la carrière. He said what God has joined together. What he. Was Jesus Christus he selbst. You. Was Gott Amen. Zusammengeführt he qualifies hat. You. Was Gott qualifiziert hat. And not your beauty. Und nicht die Schönheit. Et c'est ça pourquoi Dieu, Jésus-Christ a dit c'est que Dieu a réuni pas ta beauté ou bien la chair. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. Amen. What qualifies you as husband and wife is nothing of the flesh. Was uns qualifiziert als Ehepartner ist nicht fleischlich, ist nichts vom Fleisch. Ta qualification pour être une femme ou bien un mari, c'est pas de la chair. And that's why nothing of the flesh can separate you once you are married. Deswegen kann euch nichts von dem Fleisch trennen, wenn ihr verheiratet It's seid. It's only Christ that joined you together that can separate you. Nur Christus, der euch zusammengeführt hat, kann euch auch wieder trennen. Amen. Et c'est ça, rien du monde peut vous séparer. Si Jésus-Christ vous a réunis, c'est seulement Jésus-Christ qui peut vous séparer. The flesh means Satan. Das Fleisch bedeutet Satan. Et la chair, ça veut dire le diable. Remember Matthew 19, verse 6. What Christ has joined together, what God has joined, Christ is God. What I have joined together, what the truth have joined together, let Christ join you together, and not babies. Ist Jesus und Jesus Gott. Und nicht das, was Kinder zusammengeführt haben. Et c'est ça aussi pourquoi Jésus-Christ, ou bien la parole de Dieu nous dit que c'est que Jésus-Christ, ou bien, oui, Dieu a réuni ensemble, et pas le bébé, ou bien un enfant, ou bien un travail. Babies or children, or babies joining you together is evil. It's Satan. Wenn Kinder euch zusammenführen, dann ist das teuflisch. Lasst zu, dass Jesus Christus euch zusammenführt. Et si un enfant, bien un bébé, t'a réuni avec un homme avec, ou bien avec une femme, c'est le diable qui vous a réuni. C'est ça, tu dois laisser Jésus-Christ être votre, oui, réuni. Anything? Une union, oui. Anything outside Christ joining you together is evil. Alles, was euch zusammenbringt, was nicht von Christus ist, ist teuflisch. Amen. Et tout ce qui vous unit, à part de Jésus-Christ, c'est diabolique, c'est pas Jésus-Christ. You know, marriage is not what Satan turned it to become today. Marriage or relationship. Mm. You know, Satan turned relationship to become just sex. It's all about sex. Der Teufel hat dafür gesorgt, dass Beziehungen nur um Geschlechtsverkehr kreisen, dass eine Beziehung nur auf Geschlechtsverkehr basiert. Et le diable a tourné ce que Dieu a créé, donc le mariage, que le mariage se tourne seulement du sexe. Marriage is about being one in Christ. Aber eher, da geht es darum, eins in Christus zu sein, nicht eins im Bösen. Mais dans le mariage, il s'agit d'être un en Jésus-Christ et pas un dans le mal. Amen. Amen. Again, Matthew 19, from verse 1. Matthew 19, verse 1. Amen. Amen. Matthieu 19, vers 1. Matthieu 19, verset 1. Let's go there. Maybe we'll close with it. Amen. Mm-hmm. For the time, let me see the time. Okay, let's ask. Amen. Amen. Mm-hmm. Go to Matthieu 19. Matthieu 19. Matthieu 19. Praise the Lord. Hallelujah. From verse 1. Verset 1. Amen. Amen. We read it to 12. Amen. Jusqu'à 12. And it came to pass that when Jesus had finished this saying, he departed from Galilee and came into the coast of Judea beyond Jordan. And great multitude followed him, and he healed them there. The Pharisees also came unto him, tempting him. Praise the Lord. Yeah. The religious people always tempt, Menschen, they always want to tempt God's people. Wollen Kinder Gottes immer versuchen. They come and tempt you. Sie kommen und versuchen dich. Amen. Amen. Et les gens religieux sont seulement là pour tenter les enfants de Dieu. And the Pharisees also came unto him, tempting him. Verset 3. And saying, verse 3, yes, shut. And saying unto him, is it lawful for a man to put away his wife for every cause? Verse 4. And he answered and said unto them, have you not read that he which made them at the beginning made them male and female? Not male and three female or two female. Er hat sie male als Mann, and female. Als ein Mann not und male eine Frau and male, schaffen. Not Joseph and Paul. Und nicht als Mann und Mann oder Frau und Frau oder als ein Mann und zwei Frauen und, oder eine Frau und drei Männer. Oder nicht, dass Männer Männer heiraten oder Frauen Frauen heiraten, was teuflisch ist und was dämonisch ist und was einfach nur einfach dieser Geist von Sodom und Gomorra ist. Dans verset 4, on voit qu'au commencement, le Créateur a créé homme et femme, et pas homme et homme, femme et femme. Et puis on voit que partout, le diable a tourné le système de Dieu. Puis on peut appeler ça aussi l'esprit sodomique. In the spiritual world, there's no male, there's no female. But in the physical world, there's male, there's female. In der geistlichen Welt gibt es kein Geschlecht, gibt es nicht Mann und Frau. Aber in der irdischen Welt, im Fleisch, gibt es Geschlechter. Und der Herr hat es so gemacht. Et au monde surnaturel, dans le monde spirituel, il n'y a pas du sexe, il n'y a pas femme ou bien homme. Mais au monde naturel, il y a des femmes et des hommes. Trying to turn the physical world into spiritual world, then you miss Satan. Wenn du versuchst, aber das Geistliche in das Physische umzusetzen, yeah, there's no male, there's in diesem no female. Punkt und zu male. Sagen, dass der Körper Spirit is spirit. There's no spirit male, spirit female. Nämlich dann nicht unterteilt ist. Das ist dämonisch. Das ist eine satanische Lehre, die du dann ausübst. Et si tu veux emmener le monde spirituel au monde naturel, c'est là où tu vas rencontrer le diable, parce que tu ne peux pas tourner le système du monde spirituel pour que ça devienne naturel. C'est faux. C'est du mal. From verse 5. And say, for this cause shall a man leave father and mother and shall cleave. Amen. It's not about the building. Amen. It's not about the beauty. It says, shall cleave to his wife, and their twine shall be one flesh. Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und die zwei werden ein Fleisch sein. Verset 5, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux deviendront un seul être. Praise the Lord. Hallelujah. He said, wherefore? Verse 6. They are no more twine, but one flesh. You know, husband and wife today, they see themselves as 12 flesh. Ehemann und Ehefrau, more than one, more than three, more than four. Sie sehen sich als mehrere Menschen und sie sind zertrennt, sie leben in Spaltung. Jeder macht sein eigenes Ding. Verse 6 nous dit que femme et homme sont plus deux, mais ils sont un seul être. Mais aujourd'hui, on voit que c'est pas comme ça. Chaque personne fait ses propres décisions. You can never be one without Christ. Wir können nicht eins sein ohne Christus. Tu peux jamais être un sans Jésus-Christ. He said, and what therefore God had joined together, God. Was and Gott? Who is God? Und wer ist Christ Gott? Is God. Jesus Christus ist Gott. Amen. Amen. Amen. C'est que Dieu a réuni ensemble, et qui est Dieu, c'est Jésus-Christ. And Christ said, I am the way, the truth and the life. What the truth joined together. What Christ joined together. Until you are one in the spirit, you can never be one outside. Und es geht um das, was die Wahrheit zusammengefügt hat, und Jesus Christus sagt, er ist die Wahrheit. Erst wenn wir eins sind im Geist, können wir auch physisch eins sein. Et Jésus-Christ nous dit qu'il est le chemin, la vie et la vérité. Et c'est la vérité qui peut réunir les deux gens ensemble. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Wherefore, verse 6 again. Wherefore, there are no more two, but one flesh. What therefore God has joined together, let no man put asunder. Amen. Amen. You see what joined them together? He said, the only true God, that's Christ alone. Der einzige wahrhaftige Gott, der sie vereint. And not what pastor joined together. Und nicht was Pastoren vereint. Amen. Amen. What Christ joined together. Amen. Et ici, on voit que c'est Dieu qui a uni les gens. Ce n'est pas le pasteur ou bien une autre personne. Look at verse 7. They say unto him, why did Moses then command to give a writing of divorcement and to put her away? He said unto them, Moses, because of the hardness of your heart, suffered you to put her away. To put away your wives. But from the beginning it was not so. Amen. And I say unto you, whosoever shall put away his wife, except it be for fornication. This what Christ called fornication. Was Christus and not what man called fornication. Nicht, was der Mensch Unzucht nennt. Ici, Jésus-Christ parle. Ici, Jésus-Christ ne parle pas d'infidélité, infidélité de la chair, mais de l'esprit. What Christ called fornication? Was Christus Unzucht. You know what Christ called fornication? Ihr wisst, was Christus Unzucht nennt. C'est que Jésus-Christ appelle la fornication. You know, let me see. Jacques. James 4. Go to James 4 and see what he called fornication. Jacobus 4. James 4:4. Jacques 4:4. C'est là où on va voir ce que Jésus-Christ appelle fornication. James 4:4. I know what man called fornication. Praise the Lord. Hallelujah. He said, you adulterers and adulteresses, know you not that the friendship of this world is enmity with God? Yeah. Whosoever, therefore, will be a friend of the world is the enemy of God. Praise the Lord. Hallelujah. You can see what he called adultery. You can see what he called Freunde dieser Welt. Amen. Amen. Et ici, on voit que Jésus-Christ appelle la fornication si tu es un ami de ce monde, du monde. Amen. Amen. And if you go to John 16, Johannes 16. Look at John 16, what he calls sin. Ici, on voit aussi dans Jean 16 ce que Jésus-Christ appelle péché. What he calls sin. Johannes 16. Because until you are now a friend of the world, you cannot even go into it. You will not commit what man called fornication. Weil erst wenn du ein Freund der Welt bist, dann wirst du auch die physische Unzucht durchziehen. Et seulement là, quand tu es un ami de ce, du monde, c'est là où tu es capable de faire la fornication. John 16. Sorry, John 16. Did I say 6? 16. John 16. Praise the Lord. Amen. You know, here is very interesting. He was about to go, and he now introduced the Holy Spirit. Jesus Christus war kurz vor seiner Himmelfahrt und hat uns den Heiligen Geist sozusagen vorgestellt. Avant que Jésus-Christ part au royaume des cieux, il nous a présenté le Saint-Esprit. You know, when he was here, the whole of the Holy Spirit was inside him. Als er hier war, war der vollkommene Heilige Geist in ihm. Quand il était ici, tout le Saint-Esprit était en lui. He now said, it is better I go so that the Holy Spirit will come upon you. Er sagt, es ist besser, dass ich gehe, damit der Heilige Geist auf euch kommt. If I don't go, it will not, he will not come upon you. Wenn ich nicht gehe, wird er nicht auf euch kommen. He will remain in me. Er wird in mir bleiben. Et c'est ça pourquoi il a dit, c'est mieux que je pars pour que vous recevez le Saint-Esprit. Parce que si je pars pas, vous n'allez pas être capable d'avoir le Saint-Esprit. Amen. Amen. From verse 5. But now I go my way to him that sent me. Amen. Amen. And none of you asketh me, whither goeth thou? Verse 6. But because I have said these things unto you, sorrow hath filled your heart. Nevertheless, I tell you the truth. It is expended for you that I go away. For if I go not away, the comforter will not come upon you. But if I depart, I will send him unto you. Praise the Lord. Hallelujah. Mohammed is not the Holy Spirit. Mohammed ist nicht der Heilige Geist. Mohammed n'est pas le Saint-Esprit. Amen. Amen. Pope is not the Holy Spirit. Der Papst ist auch nicht der Heilige Geist. Le Pape n'est pas le Saint-Esprit. Mary is not the Holy Spirit. Maria ist nicht der Heilige Geist. Marie n'est pas le Saint-Esprit. Amen. Amen. Verse 8. Praise the Lord. Amen. Verse 8. And when he is come, he will reprove the world of sin. Verse 8. You get it. He will help you to know what sin is. Er wird uns zeigen, was Sünde ist. That is not about fornication. It's not about stealing. It's not about lying. es nicht um die Unzucht geht, um die Lüge geht, um den Betrug geht. Et dans verset 8, Jésus-Christ nous dit que le Saint-Esprit va nous révéler la signification du péché, que ce n'est pas voler, mentir ou bien faire la fornication. You know, until you drink, you can never be drunk. Erst wenn man anfängt zu trinken, kann man auch betrunken werden. Yeah. Seulement quand tu bois, tu vas être Tu peux te saouler. Oui. C'est seulement en buvant que tu peux te saouler. Oui, amen. Until you are out of the vine, you can never die. Erst wenn wir raus sind, weg sind vom Stamm, können wir sterben. Seulement quand tu es séparé du vin, c'est là où tu vas mourir. He said, when he is come, he will reprove the world of sin, and of righteousness, and of judgment. Three things here. He will help us to know what sin is. Er wird uns helfen zu verstehen, was Sünde ist. Il va nous aider à comprendre ce que ça veut dire. And he will help us to know what righteousness is. Und was Gerechtigkeit ist. Et quoi est la justice. And what we are to judge. What is judgment. Und vom Gericht. Et ce que nous devons, wie wir richten sollen. Juger. Then in verse 9 says, of sin, because they believe not on me. Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Das ist die Sünde. If you believe Christ, wenn wir an Christus glauben, werden wir das Böse hassen. Et le vrai péché est que les gens ne croient pas en Jésus-Christ. Et quand tu crois en Jésus-Christ, tu vas détester de faire du mal. If your marriage is rooted in Christ, if both husband and wife see Christ, there will be no fornication. Wenn deine Ehe auf Christus basiert ist, dann wird es keine Unzucht geben darin, in dieser Ehe. Et si l'homme, donc si le mari et la femme voient Jésus-Christ, la fornication ne va pas avoir de place dans leur mariage. Amen. Amen. You know, on that day when you stand before Jesus, he will not ask you, what did you fornicate, did you lie, did you steal? Wenn du vor Jesus stehst, wird er dich nicht fragen, ob du Unzucht getrieben hast, ob du geklaut hast, ob du getötet hast, sondern er wird dich fragen, was du mit Jesus Christus gemacht hast, weil all diese anderen Sachen sind die Frucht, aber die Wurzel des Jesus Christus haben oder nicht haben. Quand tu vas être devant Jésus-Christ, il va pas te demander si tu as quel péché tu as commis, mais il va te demander qu'est-ce que tu as fait avec Jésus-Christ, parce que tes péchés sont seulement le fruit, il va te demander la racine. Mm-hmm. You know what he's going to ask. Do you believe on me? Hast du an mich geglaubt? Das wird er fragen. Il va te demander, est-ce que tu as cru en moi? Amen. Amen. Of righteousness because I go to my father and you see me no more. Of judgment because the prince of this world is judged. We continue from there on Sunday. Amen. Am Sonntag geht's weiter ab da. Dimanche, on va continuer avec le message. Praise the Lord. Hallelujah. Next, we have retreat on